Ich bin eine Hornet, lebe vor der Stadt Pontera. Und Rufus, diese Sau kommt jeden Morgen und haut uns platt. Er klaut den Hornets den Stachel. Doch ihr macht Lärm und ich will eure Stachel haben.